Diefenbachstraße, Dienstag. Diefenbach, Ecke Gräfestraße. Unter Platanen ist die Zelle versteckt. Sie ist nicht sonnengelb, dafür Telekom grau und Telekom pink. Aber doch immerhin eine Zelle, wo man vor Regen geschützt ist und eine Zelle, die man anrufen kann. Unter der folgenden Nummer. 693-5327. Um mich herum heimkehrende Menschen in der Abendstimmung. Die Sonne kommt gerade die Diefenbachstraße hinunter und streichelt die Nordseiten der Häuserfassaden.